Der Auftrag lautete wie folgt: Knöpfen Sie sich den Mann vor, entdecken Sie seine verborgenen Geheimnisse, kriechen Sie in den hintersten Winkel seines Lebens und erzählen Sie uns, wie es wirklich gewesen ist. Finden Sie heraus, was sich unter der glatt polierten Oberfläche verbirgt und, das war die letzte Bitte meines Auftraggebers, ehe er mich mit einem tiefen Knurren, das vermutlich aufmunternd klingen sollte, entließ, lassen Sie sich nicht mit dem üblichen Blabla abspeisen, den gelackten Anekdoten, die mir Hinz und Kunz anschleppen. Dafür, und bei dieser abschließenden Ermahnung wurde seine Stimme von einem bedrohlich anschwellenden Grollen grundiert, dafür ist mir mein Geld zu schade. Er nickte, griff zum Telefonhörer. Ich durfte gehen. Erleichtert und bedrückt zugleich schloss ich die Tür. Der Auftrag war anständig bezahlt. Aber die Zeit, die mir noch blieb, war knapp. Und die Aufgabe war entmutigend umfangreich, äußerst verwickelt und letzten Endes, das will ich Ihnen gleich gestehen, kaum lösbar. Ein guter Freund. Zum 100. Geburtstag des Schauspielers Heinz Rühmann. Ein Feature von Thorsten Körner. Als Kind, da hat er schon getanzt auf dem Seil. Hoppla hopp, hoppla hopp, hoppla hopp. Er ist auf dem Pony geritten, wie ein Pfeil. Hoppla hopp. Hoppla hopp, hoppla hopp. Er wollte alle Menschen immer lachen machen. Und machte er selber auch ein trauriges Gesicht. Er konnte auch die komischsten Sachen machen. Aber selber gelacht hat er nicht. Der Clown war immer lustig anzuschauen, doch keinen ließ der Clown in sein Herz hineinschauen. Damit wir uns an diesem Punkt nicht missverstehen, ich bin kein Detektiv. Kein verzweifelt einsamer und lässiger Spürhund wie einst Philip Marlowe in den Romanen von Raymond Chandler. Ich bin von Beruf Biograf. Das klingt vermutlich ziemlich abstrakt. Ich verdiene mein Geld, indem ich das Leben eines fremden Menschen beschreibe, darstelle, erzähle. Heinz Rühmann, dessen Leben ich auskundschaften und beschreiben sollte, war nie in einen Mordfall verwickelt. Und er selbst starb friedlich im Kreis seiner Familie im hohen Alter von 92 Jahren. Womit wir bei den Daten wären. Der beliebteste deutsche Schauspieler des 20. Jahrhunderts, so wurde er in den Nachrufen bezeichnet, wurde am 7. März 1902 in Essen geboren und starb am 3. Oktober 1994 in Aufkirchen, einem kleinen Dorf am Starnberger See. Doch so unzweifelhaft diese Daten auch sind, sie türmen für den Biografen einen Berg von Schwierigkeiten und Problemen. Sie erzeugen schattige Stellen, unübersehbar weite Flächen und lichtlose Höhlen. Wo ist hier ein Leben auffindbar? Dann trieb ihn das Leben hinaus in die Welt. Hoppla hopp, hoppla hopp, hoppla hopp. Sein Zuhause, seine Heimat, das war das Zirkuszelt. Hoppla hopp, hoppla hopp, hoppla hopp. Er stand im Scheinwerferlicht und das Publikum lachte. Er lebte von Flitter, von Glanz und Applaus. Doch je schneller er die große Karriere machte, umso einsamer sah es in ihm aus. Der Clown war immer lustig anzuschauen. Heinz Rühmann wurde im Wilhelminischen Kaiserreich geboren. In den ersten Jahren der Weimarer Republik lernte er sein Handwerk als Schauspieler. In ihren letzten Jahren wurde er durch den Tonfilm zum Star. Im Dritten Reich avancierte er zum Liebling der Deutschen. Unmittelbar nach dem Krieg bekam seine Karriere einen hässlichen Knick, ehe er dann in der Bundesrepublik, in der Adenauer-Ära, ein glanzvolles Comeback feierte. Auch in der DDR blieb Rühmann ein Idol. Und als er nach der Wiedervereinigung Dresden und Magdeburg besuchte, ein ganz kleiner, sehr alter Mann inzwischen, schutzbedürftig wie ein Kind, mit zaghaft tastenden Schritten ging er am Arm seiner Frau, da war der Jubel in den sogenannten neuen Bundesländern ganz besonders groß und herzlich. Schließlich starb Heinz Rühmann am 3. Oktober 1994, dem Tag der deutschen Einheit, wie einige Beobachter anspielungsreich vermerkten. Das ist also, sehr kurz umrissen, das Leben zwischen diesen beiden Daten, zwischen Geburts- und Todestag. Aber wie komme ich, der Biograf, an all die Ereignisse, Handlungen, Motive und Zeiten zwischen diesen beiden Daten heran? Und wie wühle ich mich durch die deutsche Geschichte des vergangenen Jahrhunderts, die Rühmann selbst erlebt, durchlebt hatte? Wo würde ich einen intimen Blick auf das Leben des Stars werfen und vielleicht sogar, so wie es sich mein Auftraggeber knurrend gewünscht hatte, bislang verschlossene Türen öffnen können? Jedes Leben hat Hintertüren und verlorene Schlüssel. Würde ich sie finden? Wenn ich an dieser Stelle so ausführlich auf die Schwierigkeiten des Biografen eingehe und meinen Beruf mit dem eines Detektivs vergleiche, dann nicht, um mein privates Ich ungebührlich in den Vordergrund zu schieben. Nein, vielmehr handelt es sich dabei um die Antwort auf Fragen, die mir bei Lesungen immer wieder zuerst gestellt werden. Denn inzwischen liegt die Biografie auf dem Tisch, 479 Seiten dick. Als ich das Manuskript abgab, stöhnte mein Auftraggeber schmerzvoll: Geht's nicht 100 Seiten kürzer? Wer soll denn das bezahlen? Wer soll das lesen? Zuerst haben mich die Fragen nach meiner Arbeitsweise verunsichert. Warum, dachte ich bei meiner ersten Lesung, fragt der Herr in der zweiten Reihe, sein prüfender, beinahe misstrauischer Blick war mir bereits aufgefallen, ausgerechnet, wie lange ich an dem Buch gearbeitet habe. Dann setzt er eifrig nach und seine Lippen artikulieren säuberlich: Mit welchen Mitteln haben Sie gearbeitet? War es schwierig für Sie, Zeitzeugen zu finden? Kaum habe ich eine notdürftige Antwort gegeben, schießt der Arm einer etwa 60-jährigen Dame in die Höhe, die wissen möchte, ob ich auch mit Frau Rühmann gesprochen und warum ich überhaupt ein Buch über Heinz Rühmann geschrieben habe. »Was hat Sie denn an Herrn Rühmann gereizt?«, fragt sie. Dabei neigt sie ihren Kopf erwartungsvoll zur Seite. Er liegt jetzt fast auf ihrer linken Schulter und mir kommt es vor, als hänge es unbedingt von meiner Antwort ab, ob ihr Kopf je wieder in eine normale Haltung zurückfindet. »Ich habe natürlich auch mit Frau Rühmann gesprochen, Heinz Rühmanns dritter Frau nach Maria Bernheim und Hertha Feiler. Ich habe mich ebenfalls mit Peter Rühmann unterhalten, Rühmanns Sohn aus der Ehe mit der strahlend schönen Schauspielerkollegin Hertha Feiler. Ich habe mit anderen Verwandten gesprochen, mit Regisseuren, Schauspielerkollegen, Produzenten, Kritikern und vielen anderen Menschen, die Rühmann gekannt haben. So nett und aufschlussreich diese Gespräche fast immer waren, als Biograf müssen Sie immer auf der Lauer liegen, auf der Hut sein. Warum erzählt mir jemand diese Geschichte? Warum erzählt er sie auf diese Weise? Was verschweigt er? Und auch das gab und gibt es. Warum lügt oder vergisst jemand? Heinz Rühmanns Biografie zu schreiben, sich mit seiner Person zu beschäftigen, war in vielerlei Hinsicht reizvoll. Jede Biografie enthält eine Unzahl anderer Biografien. Sie versuchen ein Leben, ein einziges Leben zu fassen und plötzlich bekommen sie es mit der Familie, den Freunden, den Bekannten und Kollegen dieses Menschen zu tun. Dann sind da noch seine Anhänger, Kritiker, auch Feinde kommen vor. Geliebte tauchen auf, Ehefrauen natürlich, Kinder, Prominente, Politiker, Helden, Gauner und selbst Verbrecher geraten ins Bild. Und dann machen sie auch noch Bekanntschaft mit sich selbst. Warum erinnerst du dich eigentlich so genau an die Sonntagnachmittage in den 70er Jahren? Der Schwarz-Weiß-Fernseher in dunkelbrauner, plumper Kasten knisterte und krächzte beim Aus- und Einschalten und stank nach verschmortem Gummi. Fast immer kam dann ein Rühmann-Film. Jedenfalls kommt es mir in der Erinnerung so vor. Man erkannte ihn sofort. Sein pausbäckiges Gesicht, der spitze Nasenwimpel, die helle Stimme, der jungenhaft kleine, stämmige und wendige Körper. Rühmann war Rühmann und blieb Rühmann. Auch wenn er in Rollen steckte, er blieb doch immer Rühmann. Dachte ich zumindest. Er konnte schüchtern frech gucken, er konnte gerissen und zugleich naiv sein, schelmisch mit den Augen blitzen und dann doch wieder blöd aus der Wäsche schauen. Er wirkte ein bisschen wie der Held eines Bilderbuchs und an gute Nachtlieder erinnerte er auch. Dass die Erwachsenen ihn ebenfalls mochten, machte mich, ein Kind, nicht misstrauisch, ganz im Gegenteil. Wenn sich meine Großmutter und die Eltern diese Filme ansahen, dann fühlte ich mich in meiner Zuneigung zu ihm bestätigt und wusste mich geborgen in diesem Familienfernsehnest. Jeder hatte hier seinen Platz. Ich lag auf meinem muffelnden Schafsfell mit Gelbstich. Die Großmutter saß in einem sperrigen Ohrensessel mit ausklappbarer Fußbank und die Eltern versanken in den federlosen Tiefen ihrer unförmigen Polstermöbel. Die Welt war in Ordnung, jeder Streit vergessen. Heinz-Rühmann-Filme schmeckten dann ein bisschen nach Weihnachten und Lebkuchen. Sogar im Sommer. Sie müssen als Biograf... Und noch einmal wandte ich mich an die Dame, deren Kopf jetzt fast wieder aufrecht und gerade zwischen ihren Schultern saß. Geduld haben. Viele Bruchstücke zusammensetzen und sich bestimmte Perspektiven erarbeiten. Eine Biografie ist letztlich nur ein Angebot, ein Leben aus einem bestimmten Blickwinkel zu betrachten. Und, das war mein letzter Satz an ihre Adresse, ganz gleich, wie behutsam Sie über jemanden schreiben, wer eine Biografie schreibt, tut immer Unrecht. Jetzt ließ die Dame ihren Kopf mehrmals heftig nach vorne fallen. Ich glaube, sie nickte. Der Staatskomödiant. Das kann doch einen Seemann nicht erschüttern. Keine Angst, Rosmarie. Wir lassen uns das Leben nicht verwindern. Keine Angst, Rosmarie. Und wenn die ganze Erde geht und die Welt sich aus den Angeln hebt, das kann doch einen Seemann nicht erschüttern. Keine Angst, Rosmarie. Ich hatte gerade die ersten Sätze der Rühmann-Biografie geschrieben, da klingelte das Telefon. Die Stimme war erregt. Sie gehörte einer offenbar älteren Frau, die sich nicht etwa vorstellte, sondern sofort zum Angriff überging. »Sie wollen unseren Heinz Rühmann doch nicht etwa zum Nazi machen?« Die Stimme wurde noch einen Ton schriller. »Das haben Sie doch nicht vor, oder?« »Was um alles in der Welt sollte ich davon halten?« Nach einigen klärenden Sätzen ergab sich folgendes Bild. Die 75-jährige Frau Friedensreich hatte in der Zeitung gelesen, dass ich eine Biografie über Heinz Rühmann schrieb, und nun fürchtete sie, dass ihr Idol von mir beschmutzt werden könnte, wenn ich sein Leben im Dritten Reich untersuchte. Das Gespräch mit Frau Friedensreich machte mich nachdenklich. Sie hatte so selbstverständlich von unserem Rühmann gesprochen. Wer verbarg sich hinter unserem? Wem gehörte Heinz Rühmann? Gab es eine allgemeine Übereinkunft, Rühmanns Funktion als Star im Dritten Reich nicht zu hinterfragen? Oder war das Gegenteil der Fall? Hatte man ihn vorschnell und ungerechtfertigterweise als Nazi verurteilt und abgestempelt? Welche Rolle sollte das Kino im Dritten Reich spielen? Und was bedeutete es tatsächlich im Alltag der Menschen? Als Hitler am 30. Januar 1933 zum Reichskanzler ernannt wurde und seine braunen Bataillone fackeltragend durchs Brandenburger Tor zogen, stand Heinz Rühmann auf der Bühne eines Berliner Theaters und trat gerade in einem Lustspiel auf. Er war politisch ein unbeschriebenes Blatt und war in der Öffentlichkeit niemals durch eine politische Stellungnahme aufgefallen. Maria Bernheim indessen, seine erste Frau, hatte sehr wohl Grund zur Furcht. Sie war Jüdin und den aggressiven Antisemitismus der Nazis kannte sie schon aus München, wo sie zusammen mit ihrem Mann an den Münchner Kammerspielen engagiert war. Ihre Ängste nahm Rühmann jedoch nicht sehr ernst. Er war auf seine Karriere fixiert. Seine Welt waren die Filmateliers und die Theater, an die man ihn engagiert hatte. Sein Blick war beengt, ganz auf seine kleine Lebenswelt beschränkt. Rühmann ließ sich 1938 von seiner Frau scheiden. War das eine Folge der nationalsozialistischen Rassenpolitik? War Rühmann ein Schuft, ein Feigling, ein Karrierist ohne Rückgrat? Der Verdacht lag nahe. Und zu Beginn meiner Recherchen hätte ich diese Fragen vorsichtig bejaht, ohne allerdings tatsächlich sehr viel zu wissen. Je mehr ich jedoch über diese Ehe in Erfahrung bringen konnte, umso schwieriger wurde es, eine derart eindeutige Beurteilung aufrechtzuerhalten. Die Ehe zwischen Heinz und Maria Rühmann muss schon in den Jahren 1932-33 distanziert gewesen sein. Je erfolgreicher Rühmann wurde, desto mehr entfernte er sich von seiner Frau. Er hatte bereits in diesen Jahren einige kurze Affären, die Liebe zwischen den Eheleuten schien sich verflüchtigt zu haben. Man ging, immer häufiger, getrennte Wege. Rühmann lebte in den Tag hinein, während sich Maria vor der Zukunft in Deutschland fürchtete. Frau Friedensreich, die so beflissen war, jeden dunklen Fleck von Rühmanns Biografie abzuwenden, hatte mich darauf hingewiesen, dass Maria Bernheim auch nach der Scheidung von Rühmann unterstützt wurde und dass sie bei der zweiten Hochzeit ihres Mannes 1939 mit Hertha Feiler ebenfalls anwesend war. Das seien doch, so Frau Friedensreich, Indizien, die zeigen, dass sich Rühmann untadelhaft verhalten habe. Konnte die Trennung von Maria Bernheim nur private Gründe haben? Ich stellte diese Frage auch Gyula Trebitsch, dem Hamburger Film- und Fernsehproduzenten, der Rühmann kurz nach dem Krieg kennenlernte und später mit ihm den berühmten Film »Der Hauptmann von Köpenick« herstellte. Viele seiner Angehörigen sind von den Deutschen ermordet worden, weil sie Juden waren. Ihn selbst hatten die Amerikaner aus einem Konzentrationslager befreit. Konnten Sie denn Heinz Rühmann vertrauen, von dem Sie wussten, dass er sich von seiner jüdischen Ehefrau hatte scheiden lassen? Fragte ich ihn. Trebitsch, ein unendlich liebenswürdiger Mann, witzig und dabei ganz zart, der mich mit sehr wachen Augen musterte, zuckte mit den Achseln und sagte, er hat sich halt verliebt in eine andere Frau. Allerdings erschöpft sich Rühmanns Rolle im Dritten Reich nicht in dieser Geschichte. Man macht es sich indes leicht, wenn man Rühmann vorwirft, dass er überhaupt ein Star in dieser Zeit war. In gewisser Weise ist es auch plump und historisch falsch. Rühmann war ein Star, bevor die Nationalsozialisten an die Macht kamen. Er brauchte sie also nicht, um Karriere zu machen. Vielmehr brauchten sie ihn und andere Stars, um den schönen Schein des Regimes zu gestalten und der Bevölkerung einen normalen Alltag zu bieten. Rühmann war sicher kein Held, aber auch kein Nazi. Er lief, wie so viele, mit, versuchte mit heiler Haut durch die Zeit zu kommen und genoss Ruhm und Reichtum. Er besaß ein prächtiges Haus am kleinen Wannsee 15, das er weit unter Wert gekauft hatte, da die Besitzerin als Witwe eines jüdischen Kaufmanns ins Ausland emigriert war. Rühmann gehörten mehrere Autos, ein eigenes Sportflugzeug und ein Sportboot. Es ging ihm gut in dieser Zeit. Niemals war er so produktiv wie in diesen Jahren und 1942 wurde sein Sohn Peter geboren. 37 Filme mit Rühmann kamen in die Kinos, er leitete eine eigene Produktionsgruppe und agierte bei 4 Filmen als Regisseur. Beruflich und privat waren das vielleicht die glücklichsten Jahre seines Lebens. Doch dieser Erfolg, So sehr er auch mit dem gelenkten, zensierten und staatlich geförderten Unterhaltungskino des Dritten Reiches verbunden war, wäre ohne die Nationalsozialisten für Rühmann ebenso möglich und erreichbar gewesen. Man muss Rühmann nicht vorwerfen, dass er einer der beliebtesten Filmstars des Dritten Reiches war. Was ich als Biograf aber nach 1945 grundsätzlich vermisse, ist seine Bereitschaft, sich öffentlich mit diesem Abschnitt seines Lebens selbstkritisch auseinanderzusetzen. Er hat sich und seinem Publikum die Chance verweigert, über seine Rolle und die Aufgabe des kleinen Mannes im Unterhaltungskino des Propagandaministers nachzudenken. Die Kontinuität dieser Figur zu verteidigen war ihm, aber wohl auch seinem Publikum, wichtiger, als sie in Frage zu stellen und zu belasten. Deshalb blieben die Rühmann-Filme wie »Der Herr vom anderen Stern« 1948 und »Mein Schulfreund« 1960, die diese Zeit thematisierten, ohne Erfolg. Rühmann war dem Publikum als Sorgenbrecher, nicht aber als Vergangenheitsbewältiger willkommen. So fand ich im Nachlass von Heinz Rühmann zum Beispiel den Brief eines Fans, der sich bitter über den Film »Mein Schulfreund« beklagte und Rühmann Verrat vorwarf, weil der kleine Mann sich in diesem Film zur Schuld der Deutschen bekennt. Rühmann hatte diesen Brief nie weggeworfen und sich die vorwurfsvollsten Passagen mit rotem Buntstift angestrichen. Eine Episode, die mir der Produzent Arthur Brauner in einem Interview erzählte, zeigt, wie Rühmann auch im Privatleben der Vergangenheit auswich. Als er Ende der 50er Jahre mit Brauner im Auto nach Prag fuhr, um sich mögliche Drehorte für den Film »Die Abenteuer des braven Soldaten Schweig« anzusehen, fuhren sie am Konzentrationslager Theresienstadt vorbei. Brauner, der 49 Verwandte in den Ghettos und Lagern verloren hatte, wollte sich zumindest kurz die Gedenkstätte ansehen. Man hielt, und Brauner fragte seinen Star, ob er nicht auch aussteigen und mitkommen wolle. Rühmann lehnte ab. Er blieb im Wagen sitzen und wartete. Der Fürsorgespezialist. Lalelu, nur der Mann im Mond schaut zu, wenn die kleinen Babys schlafen, drum schlaf auch du. Lalelu, vor dem Bettchen stehen zwei Schuh und die sind genauso müde, gehen jetzt zur Ruhe. Kommt auch der Sandmann, leis tritt er ins Haus, sucht aus seinen Träumen dir den Schönsten aus. Lalelu, nur der Mann im Mond schaut zu, wenn die kleinen Babys schlafen, drum schlaf auch du. Seitdem Heinz Rühmann diesen Schlager 1955 das erste Mal in dem Film »Wenn der Vater mit dem Sohne« am Bett seines mutterverlassenen Pflegesohnes Uli gesungen hat, sind Millionen von deutschen Kindern mit diesem Lied in den Schlaf gesungen worden. Kein anderer Schauspieler konnte Kinder so gut trösten, sie aufmuntern und behüten wie Heinz Rühmann, zumindest im Film. Er hatte ein besonderes Talent, sich dem natürlichen Charme seiner Kinderdarsteller anzupassen. Seine Beliebtheit bei Kindern rührte auch daher, dass seiner Mimik, seiner Gestik und auch seiner Sprachgestaltung stets etwas Kindliches, Unerwachsenes und Unreifes anhaftete. Rühmanns Karriere als Behüter der Kinder startete im Kriegsjahr 1939 mit dem Film »Hurra, ich bin Papa«. Über diese Komödie notierte der Propagandaminister Goebbels in seinem Tagebuch: kein besonders guter Rühmann-Film, aber für den Krieg schon zu gebrauchen. Mit dieser Einschätzung meinte Goebbels offensichtlich den erzieherischen Appell des Films. Der zügellose Junggeselle Peter Olsen, gespielt von Heinz Rühmann, ist ein Hallodri, ein vergnügungssüchtiger Bengel, der auf Kosten seines Vaters lebt. Ohne es zu wissen, hat ihm eins seiner vielen amorösen Abenteuer einen Sohn beschert. Im Laufe des Films wird der verlotterte Bursche zum treuen Ehemann, verantwortungsvoll liebenden Vater und fleißigen Familienernährer umerzogen. Dieser Erziehungsprozess gefiel dem Minister, der die Volksgenossen emotional und psychisch für den Krieg mobilisieren wollte. Von Rühmanns erster Vaterrolle führt eine direkte Spur zu seinen Filmen der 50er Jahre. Immer wieder saß er jetzt an Kinderbetten und sang kleine Mädchen und Buben in den Schlaf. Weißt du, wie sehr ich dich mag? Noch viel mehr als den glücklichsten Tag. Noch viel mehr als die Welt kreuz und quer und als den Sand am Meer. Und fragst du, was gebe ich für dich? Alle Wünsche und Träume und mich. Und die Sonne, den Regen, den Schnee und auch das ABC. Ich hol dir gern auch den Frühling zurück, ist dir der Winter zu kalt. Ich mach mich gern auch mal jünger für dich, bin ich dir manchmal zu alt. Weißt du, wie gern ich dich mag? Noch viel mehr als den glücklichsten Tag, noch viel mehr als die Welt kreuz und quer und als den Sand am Meer. In diesen Filmen war Rühmann den Kindern Vater und Mutter zugleich, aber auch Freund, Kamerad und Spielgefährte. Er half, wo Not am Kind war. In »Wenn der Vater mit dem Sohne« ersetzt er die Mutter. In »Vatersein dagegen sehr« adoptiert er zwei Waisen. In »Ein Mann geht durch die Wand« beschenkt er ein krankes Kind. Und in Der Lügner tröstet er seine kleine Tochter, deren Mutter ihn verlassen hat, mit abenteuerlichen Traumwelten und fantasievollen Lügengebäuden. Doch Rühmann kümmerte sich nicht nur um Kinder, sondern er half auch Jugendlichen, die im Begriff waren, auf die schiefe Bahn zu geraten. In Filmen wie Der Pauker und Der Jugendrichter rettete er die sogenannten Halbstarken der 50er Jahre vor einer kriminellen Karriere. Er verschaffte ihnen Arbeit und war ihnen moralisches Vorbild, das sie im Gegensatz zu anderen Erwachsenen anerkannten. Natürlich war ich gespannt, ob der fürsorgliche Filmvater Rühmann selbst ein Bilderbuchvater gewesen ist. Wie würde ihn sein Sohn Peter Rühmann erinnern? Peter Rühmann, 1942 mitten im Krieg in Berlin geboren, reagierte freundlich, als ich ihn um ein Interview bat. Er lud mich in sein Haus am Starnberger See ein und bestand darauf, mich von der S-Bahn-Station abzuholen. Da stand er nun auf dem Bahnsteig in der Hitze eines Julitages, trug ein kurzärmeliges Hemd, rauchte eine Zigarette und eine altmodische Fliegersonnenbrille verbarg die Augen. Für einen Moment stand jetzt nicht der Sohn, sondern der Vater vor mir. Alle Rühmann-Bilder, die ich kannte, wurden lebendig und starben im gleichen Augenblick. Peter Rühmann schloss die Beifahrertür auf, bat mich, Platz zu nehmen, dann ließ er den Motor an. Während wir fuhren und nur wenig redeten, gingen mir noch einmal die Bilder durch den Kopf, die Rühmann als Fürsorgespezialisten inszenierten. In seiner Liebe und Fürsorge für Kinder ging Rühmann oft so weit, dass er die Frauen in seinen Filmen sträflich vernachlässigte und ihnen die kalte Schulter zeigte. In »Vatersein dagegen sehr« riskiert er sogar den Bruch mit seiner Verlobten Margot, da sie zunächst nicht in seinen Plan einwilligt, die Kinder seiner verstorbenen Schwester zu adoptieren. Er fleht Margot an, als seine zukünftige Frau die Mutterrolle zu übernehmen, stößt aber auf Widerstand, der das Happy End freilich nur herauszögert. Margot, wir werden einen Weg finden. Die haben sich hier reingeschlichen, die kleinen Biester mit ihren großen Augen und mit ihren dünnen Beinen. Ich bin ja selbst ganz ratlos. Die sollen ins Waisenhaus. Die können mich nicht mehr rasieren, denn dazu muss man sich in einen Spiegel sehen. Und ein Mann mit einem Vollbart, glaube ich, der würde so gar nicht zu dir passen. Nein, Lutzen, Mann mit einem Vollbart würde nicht zu mir passen. Aber einer mit zwei großen Kindern, der würde auch nicht zu mir passen. Kinder will ich kleine haben, selber, und wachsen sehen. Die Traudl ist ein liebes Mädel, aber sie ist 13. Mit 5 Jahren kann ich schon Großmutter sein. Nein, so habe ich es mir nicht vorgestellt. Weißt du, ich habe immer eine ganz bestimmte Vorstellung gehabt von den Dingen, die ich möchte und die für mich richtig sind. Das ist nur eine Kleinigkeit, aber die Hochzeit mit Brautkleid und Frack und Kirche und all dem Klimbim, wie du es nennst. So habe ich es mir eben vorgestellt, meine Hochzeit, schon als ich ganz klein war. Und von meinem Leben mit dir, da habe ich auch eine ganz bestimmte Vorstellung. Und die Kinder, die passen da eben gar nicht rein in deine Vorstellung? Nein, überhaupt nicht. Na, der Röckel hat gesagt, wenn ihre Verlobte sie liebt, dann... Aber du sagst doch nicht einen solchen Unsinn, nicht wahr? Tja. Dann hast du mich eben herunterpurzeln lassen aus meinen Wolken. Man kann doch den Kindern nicht wehtun. Das ist doch das Schlimmste. Die Angst, dass einem Kind etwas geschehen könnte, ließ auch dem Kriminalisten Mattei keine Ruhe, den Heinz Rühmann 1958 in »Es geschah am helllichten Tag« spielte. Dieser Film nach einem Drehbuch von Friedrich Dürrenmatt bot Rühmann eine ungewöhnliche Rolle. Er spielte einen verbissen ermittelnden Kommissar auf der Jagd nach einem Kindermörder, dem der massigbullige Gerd Fröber eine bedrohlich beängstigende Gestalt gab. Erstmals musste Rühmann den alten Rühmann, den das Publikum kannte und liebte, die alte Erfolgsschablone hinter sich lassen. Hier war kein Platz für den Pfiffikus, den Schelm und seinen augenzwinkernden Humor. Das Thema Kindesmissbrauch war ernst, bitter ernst. Und so verkniff sich Rühmann jedes Schmunzeln, sein berühmtes Lächeln und seine schattenlose Fröhlichkeit. Um den Kindermörder zu stellen, begehrt Mattei sogar gegen seinen Vorgesetzten auf und quittiert seinen Dienst. Herr Kommandant, auf dem Flugplatz waren Kinder. Nun? Falls ich recht habe, läuft der Mörder frei herum und diese Kinder sind in Gefahr. Kinder sind immer in Gefahr, Mattei. In Deutschland zählt man schon mehr als 15.000 Sittlichkeitsdelikte im Jahr an Kindern. Aber Kommandant, es geht doch hier nicht um Statistik. Falls ich recht habe, wird eines Tages ein anderes Kind ermordet. Falls, Mattei. Aber dieses Falls ist so unwahrscheinlich, dass es uns zu einer weiteren Untersuchung nicht berechtigt. Ich könnte dies dem Staat gegenüber nicht verantworten. Dann werde ich den Fall persönlich wieder aufnehmen. Und mit diesen Worten stürzt sich Mattei in eine aussichtslos erscheinende Suche nach dem Mörder. Wäre es nach dem Autor Friedrich Dürrenmatt gegangen, hätte der Kommissar den Verbrecher auch nie gefunden. Aber so ein trostlos trauriges Ende wollten die Produzenten dem Rühmann-Publikum dann doch nicht zumuten. Mattei fasst den Mörder schließlich und jetzt darf auch Rühmann einmal sehr zaghaft lächeln. Da wären wir. Peter Rühmanns Stimme holt mich aus meinen Gedanken zurück. Wir waren angekommen. Eins war schnell klar. Peter Rühmann hatte es mit seinem berühmten Vater nicht leicht gehabt. Seine Gefühle und Sympathie, das verbarg er nicht, gehörten vielmehr seiner zu früh verstorbenen Mutter, Hertha Feiler. Zwischen ihm und dem Vater hatte offenbar immer eine Wand bestanden, eine Mauer. Zwar war Heinz Rühmann stolz auf den Beruf seines Sohnes, der inzwischen als Professor für Arbeitswissenschaften an der Technischen Universität München lehrte, aber er gehörte als Vater einer Männergeneration an, die den Söhnen ihre Zuneigung und Zärtlichkeit nur selten offen zeigen konnte. Rühmann war als Vater nicht so liebevoll und weich wie die Filmväter, die er spielte. In dieser Beziehung hatten ihm die Filmcharaktere einiges voraus. Diese stets fürsorglichen Kindertröster wirkten moderner, sensibler und einfühlsamer. Waren sie nicht kollektive Wunschbilder, die der Wirklichkeit vorauseilten? Vor unserem Gespräch hatte ich Peter Rühmann versichert, das Interview nur als Gedächtnisstütze für meine Biografie zu nutzen. Ich würde das Band keinesfalls in einer Radiosendung einsetzen. Dennoch bat mich mein Gastgeber von Zeit zu Zeit, das Gerät auszuschalten. Oder er murmelte verschwörerisch, das bleibt doch aber unter uns. Heinz Rühmann war Peters Mutter nicht immer treu geblieben. Er hatte für ihre Sorgen oft nur ein Achselzucken übrig und überließ ihr, während er sich auf Film- oder Theaterrollen vorbereitete, die ganze Haushaltsführung. Er zog sich aus dem Alltag zurück, lebte in Filmwelten und war dann am Abend beim gemeinsamen Essen einsilbig und knurrig. Peter Rühmann erzählte solche Geschichten mit großer Offenheit. Im Anschluss an unser Gespräch fuhr er mich nach München zurück, hielt vor meinem Hotel und stellte den Motor ab. Er zündete sich eine Zigarette an und begann zu erzählen, wie sich der Vater auf seine Rollen vorbereitet und wie er den Sohn dabei manchmal um Rat gefragt hatte. Er erzählte und erzählte. Wollte er das Bild korrigieren, das er mir zuvor von Heinz Rühmann gegeben hatte? Wollte er den Vater noch einmal grüßen? Ich bedankte mich. Peter Rühmann fuhr davon. Er winkte und hupte zum Abschied. Der Herzensbrecher. Ich brech die Herzen der stolzesten Frauen, weil ich so stürmisch und so leidenschaftlich bin. Mir braucht nur eine ins Auge zu schauen und schon ist sie hin. Ich hab bei Frauen so schrecklich viel Glück, das ist kein Wunder, denn mein Sternbild ist der Stier. Mein Blut ist Lava und das ist mein Trick, das liebt man an mir. Ich lach sie an und sage schlau, sie sind die richtige, gnädige Frau. Komm ich in Glut, dann ist mir jede so gut. Ich brech die Herzen der stolzesten Frauen, weil ich so stürmisch und so leidenschaftlich bin. Mir braucht nur eine ins Auge zu schauen und schon ist sie hin. Diesen Schlager sang Heinz Rühmann 1938 in der Komödie 5 Millionen suchen einen Erben. Dazu steppte er und blickte mit ernstem, entschlossenem Gesicht. Die Szene ist typisch für Rühmann. Er spielte hier einen braven und treuen Mustergatten, der sich tagsüber als Vertreter für Staubsauger abmüht und abends sein karges Gehalt als Nachtclubsänger aufbessert. Der Schlager vom stürmischen Herzensbrecher wirkte so komisch, weil Rühmann als kleiner Mann immer das Gegenteil des klassisch-romantischen Liebhabers verkörperte. In seinen ersten Filmen wie »Die drei von der Tankstelle« hatte er immer den Liebhaber-Tollpatsch gegeben, der sich unbeholfen und jungenhaft ungeschickt um Frauen bemüht, die ihm durch ihre Koketterie und erotischen Künste längst über den Kopf gewachsen waren. Aber gerade durch diese Rolle als linkischer Liebhaber gewann Rühmann die Herzen der Zuschauer und schließlich auch die seiner Filmpartnerinnen. Er kultivierte dieses Image und brach so die Herzen der stolzesten Frauen, weil er ganz und gar unstürmisch und leidenschaftslos aussah. Hans Albers riss die Frauen in seine Arme, so dass ihnen die Luft wegblieb. Willi Fritsch strahlte sie mit scheinwerfergroßen Augen an, bis sie ihm widerstandslos entgegensanken, und O.W. Fischer bestach die Frauen mit skrupelloser Eleganz. Rühmann indessen ließ die Frauen agieren und bezwang sie mit dem Charme des Schüchternen und Passiven. Er stammelte, er wand sich, druckste herum, trat von einem Bein auf das andere, er verhedderte sich und seine Hände waren immer fehl am Platz. Von dieser Qual erlösten ihn die Frauen nachsichtig und zärtlich. Legendär sind Rühmanns Filmküsse, seine Kussversuche, seine Kussübungen. Leidenschaftliche Liebesküsse hat er nie zu vergeben. Aber er gab Primanerküsse, Willkommens- und Abschiedsküsse, Gute-Nacht-Küsse, Ich-verzeih-dir-Küsse, Es-ist-nicht-so-schlimm-Küsse, Nun-wein-doch-nicht-mehr-Küsse, Kinderküsse, Beamten- und Angestellten-Küsse, Versöhnungsküsse und Liebling-ich-bin-befördert-Küsse. Nur einen feurigen, einen erotisch knisternden Kuss konnte der kleine Mann nie geben. Soweit das Image, soweit die Rolle des kleinen Mannes. Aber wie liebte der Mensch Heinz Rühmann? War er privat der treuherzige Mustergatte, der niemals einen Fehltritt beging? Doch der Schein, das hatte Peter Rühmann ja schon angedeutet, trügt. Zwar war der Schauspieler auch im Privatleben kein Casanova und strahlender Bellamy, aber er war doch ein Mann, der die Frauen liebte. Einer, der sich von Schönheit hinreißen ließ und attraktiven Versuchungen nur zu gerne erlag. Ich sehe so harmlos aus und niemand traut mir etwas zu. Und keiner glaubt es mir, dass ich auch mal was Tolles tue. Die Frauen sehen mich an, als dächten sie, na Kleiner, was ist denn los mit dir? Mit dir da spielt wohl keiner, oder? Doch niemand weiß und ahnt es, wie es hier drinnen in mir brennt. Weil man mich nur als Träumer und als braven Bürger kennt. Doch alle unterschätzt ihr meine Kraft. Mein Blut ist Lava und kein Himbeersaft. Und auch die Frauen mochten ihn. Bereits während seiner ersten Ehe mit Maria Bernheim scheint er eine ganze Reihe von Liebesbeziehungen gehabt zu haben. Seine Dauerfreundin Mitte der 30er Jahre war Leni Marenbach, seine Partnerin in »Wenn wir alle Engel wären«, »Der Mustergatte« und »Fünf Millionen suchen einen Erben«. Leni Marenbach war eine äußerst impulsive Frau, leidenschaftlich und schön. Auch sie ein strahlender Uferstar. Zwischen ihr und Rühmann kam es mitunter zu heftigen Auseinandersetzungen, bei denen Teller und Tassen flogen, meistens allerdings in Rühmanns Richtung. Nach der Trennung von Leni Marenbach war Rühmann einige Woche mit der 11 Jahre jüngeren Hertie Kirchner liiert, die 1939 in Der Florentiner Hut seine Filmpartnerin war und kurz nach den Dreharbeiten bei einem Autounfall ums Leben kam. Rühmann hatte 1938 sogar die aus Prag stammende Schauspielerin Lida Barova umworben, die jedoch von einem Mann geliebt wurde, der äußerst eifersüchtig war und Rühmanns Karriere durchaus hätte gefährlich werden können, Josef Goebbels. Ich bin so leidenschaftlich wie Casanova. Ich bin so leidenschaftlich wie Don Juan. Mein Temperament besiegt doch jede Frau. Und wer mich kennt, der weiß es ganz genau. Ich bin so leidenschaftlich wie Casanova. Ich bin so leidenschaftlich, ja, ich geh ran. Mit einem Händedruck fang ich gar nicht erst an. Weil ich so leidenschaftlich bin, weil ich so leidenschaftlich bin, dass sowieso sich keiner mit mir messen kann. Übrigens waren fast alle Frauen, in die sich Rühmann verliebte, einen halben oder gar einen ganzen Kopf größer als er. Bei Dreharbeiten musste Rühmann deshalb auf einen Schemel oder ein eigens gezimmertes Bänkchen steigen, damit die Illusion erweckt wurde, der 1,65 Meter kleine Mann sei mindestens ebenso groß wie seine Filmpartnerinnen. Besonders häufig musste auf diesen Trick bei Hertha Pfeiler zurückgegriffen werden, denn mit keiner seiner Partnerinnen hat er mehr Filme gedreht. 31 Jahre waren Rühmann und sie miteinander verheiratet. Aber treu ist der Mustergatte auch ihr nicht geblieben. Zwar spielte der Star 1962 in der Pater Brown-Komödie »Er kann's nicht lassen« einen keuschen Gottesmann, doch hinter den Kulissen verzichtete der 60-jährige Rühmann auf die Enthaltsamkeit des Priesters. Er begann eine innige Beziehung mit der attraktiven Ruth Maria Kubitschek, die nicht nur einen Kopf größer, sondern auch fast 30 Jahre jünger war als er. Der gute Freund. Ein Freund, ein guter Freund, das ist das Schönste, das es gibt auf der Welt. Ein Freund bleibt immer Freund, und wenn die ganze Welt zusammenfällt, drum sei auch nicht betrübt, wenn dein Schatz dich nicht verliebt. Ein Freund, ein guter Freund, das ist der beste Schatz, den es gibt. Kaum ein anderer deutscher Star hat so sehr von seiner Beziehung zum Publikum gelebt wie Heinz Rühmann. Er sah derart bieder und durchschnittlich aus, als sei er vom Leben direkt auf die Leinwand gewechselt und könne von dort jederzeit ins Leben zurückkehren. Dabei schienen sich seine Helden immer nach dem Leben des Publikums zu sehnen. Und das Publikum sehnte sich, zu leben, zu siegen und zu überdauern wie sie. Rühmann erweckte stets den Anschein, als lebe er gleich um die Ecke, mit uns, Tür an Tür. Sein Image stand nicht für Distanz, sondern für Nähe und Intimität. Umso erschrockener und auch enttäuschter waren viele Anhänger, wenn sie ihrem Star persönlich begegneten. Heinz Rühmann war scheu, öffentlichkeitsscheu und schreckte vor der Begegnung mit seinem Publikum zurück. Er war im Privatleben ein ernster Mensch, kein fröhlicher kleiner Mann, der immerzu lächelte. Viele Fans, die ihn einmal zufällig trafen, verwechselten sein Image mit seiner Persönlichkeit und hielten ihn deshalb für humorlos. Natürlich genoss Rühmann auch die Bewunderung des Publikums, dennoch bestand er auf Distanz und nahm die öffentliche Zuneigung gerne aus sicherer Entfernung entgegen. Der gute Freund, mit dem man sich durch alle Lebensabenteuer hindurchwurschteln konnte, war er nur auf der Leinwand. Entschuldigen Sie, Herr Rühmann, sind Sie so nett und geben Sie mir ein ganz kleines Interview, was bitte. Was möchten Sie denn von mir wissen? Ja, also Sie kommen immer nur ganz kurz nach Bremen. Vorgestern mit dem Flugzeug, so ein kurzer Aufenthalt, hier heute in den Borgwardtwerken. Darf ich fragen, warum Sie heute hier sind? Tja, was glauben Sie wohl, warum man in den Borgwardtwerken ist? Eine Nähmaschine möchte ich hier nicht kaufen. Ja. Sondern es handelt sich um ein Auto höchstwahrscheinlich. Den neuen Hansa 1500? Sowas, ähnliches. Wollen Sie ihn heute gleich mitnehmen? Nein, nein, ich komme nochmal her und dann werde ich auch ein bisschen länger hier sein. Ich habe nämlich vor, im Januar in Hamburg Theater zu spielen und möchte das eventuell in Bremen auch tun. Das wäre doch nett. Ich habe mir erzählen lassen, ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern können, von Justus Ott. Ah, ein alter Kollege von mir. Ja, dass Sie damals hier im Schauspielhaus auch gespielt haben. Richtig, jawohl. Und es wäre doch nett, wenn die Bremer Sie einmal wiedersehen würden, nicht nur von der Leinwand. Ja, hoffen wir es, mit dem Mustergarten vielleicht sogar. Aber da waren Sie schon einmal hier, gell? Na ja, das ist der alte Unsterbliche, nicht wahr? Ich muss ihn wahrscheinlich nochmal spielen in Hamburg. Und dann ist es ja so nah, dass ich dann hierher komme vielleicht. Und dann haben wir noch eins gehört, dass Sie nach Hamburg geflogen sind, um eventuell neue Filmpläne zu festigen. Ja. Darf ich noch neugierig sein oder wollen Sie das lieber im Ungewissen lassen, die Beantwortung? Ich möchte es noch ein bisschen im Ungewissen lassen. Vielleicht Anfang des Jahres darüber mehr. Dann wünsche ich Ihnen jetzt hier zur Besichtigung vollen Erfolg und vor allen Dingen, wenn Sie wirklich in Hamburg sind, vergessen Sie bitte nicht, nach Bremen zu kommen. Nein, bestimmt nicht. Vielen Dank. Danke Ihnen auch. Der kleine Mann. Heinz Rühmann wurde als der Anwalt des kleinen Mannes, als kleiner Mann in Krieg und Frieden und als der Durchschnittsdeutsche bezeichnet. Warum aber wurde Heinz Rühmann zum Stellvertreter des kleinen Mannes? Und woher bezog diese Figur ihre Identität? Ich erinnere mich an einen Film, in dem Heinz Rühmann ganz selbstbewusst als kleiner Mann auftrat. Er heißt »Der Lügner« und Rühmann spielt darin den kleinen Vertreter Sebastian Schumann, der seiner Tochter vorschwindelt, er nehme als Privatmensch an der Außenministerkonferenz teil. Ohne Herrn Schumann können wir die Sitzung nicht eröffnen. Ah, da ist er. Willkommen, lieber Herr Schumann. Bitte meine Verspätung zu entschuldigen. Ich musste mich von meiner Tochter verabschieden und das ist sehr schwer. Ich eröffne hiermit die Sitzung. Ich schlage vor, die Heizung abzustellen. Es ist sehr heiß. Ich protestiere gegen das Abstellen der Heizung. Meinem Freund ist es zu kalt. Meinem Freund ist es zu heiß. Meinem Freund ist es zu kalt. Ich stelle diese Frage zur Abstimmung. Darf ich mal? Bitte. Die Quecksilbersäule ist auf 28 Grad gestiegen. Das ist heiß und das ist kalt, meine Herren. Darum klappert der Herr Neger aus Afrika mit den Zähnen und der Eskimo schwitzt. Das nennt man relativ. Und die Lösung des Problems ist sehr einfach. Schumann steht auf, nimmt dem Eskimo den Pelz von der Schulter und hängt ihn dem Neger um. Ich protestiere! Das ist zu einfach! Nein! Das ist zu kompliziert. Es sieht sehr böse aus, meine Herren. Wenn wir uns nicht einigen können, dann gibt es Krieg. Ich bin ein kleiner Mann und Sie sind große Männer. Aber Sie sind die kleinsten großen Männer und ich bin der größte kleine Mann. Und im Namen aller kleinen Männer protestiere ich gegen den Krieg. Wenn es Krieg gibt, muss jeder seine kleine Tochter verlassen und das ist viel zu traurig. Besser zu heiß und zu kalt und lieber Grippe und Husten und jede Stunde ein Aspirin. Aber keinen Krieg. Rühmanns kleiner Mann war ein David, der mit den Goliaths kämpfte. Aber er trat ihnen nur gegen das Schienbein. Zu Boden warf er sie nie. Als Komiker und Komödiant fehlte ihm jedes subversive Moment. Seine Devise lautete nicht, die Welt auf den Kopf zu stellen, sondern den Kopf in dieser Welt auf den Schultern zu behalten. Dass man dabei nicht immer aufrecht gehen konnte und den Kopf auch einmal unterwürfig wegducken musste, gehörte eben dazu. Seine vielleicht stärkste Waffe im Überlebenskampf, auf jeden Fall ein Markenzeichen, war das Lächeln. Es war verschmitzt und pfiffig, aber auch unschuldig und naiv. Es schien alles zu durchschauen und doch gegen vieles blind zu sein. Es nahm die Welt hin, wie sie ist, und fragte zaghaft, ob sie nicht anders sein könnte, aber nur ganz vorsichtig. Postskriptum. Wie ich bereits vorhin erwähnte, die Biografie ist mittlerweile geschrieben. Und mein Auftraggeber hat brummend das restliche Honorar herausgerückt. Jetzt reise ich durch das Land und lese in Buchhandlungen, Bibliotheken oder Theatern aus meinem Buch. Kürzlich fragte mich eine junge Frau in Frankfurt, sie war vielleicht 20 Jahre alt, wird Ihnen der Rühmann nicht allmählich langweilig? Auf keinen Fall, erwiderte ich. Solange man Entdeckungen machen kann, solange ich mich mit anderen über Rühmann unterhalten kann und auch ihre Geschichte höre, so lange wird er mir nicht langweilig. Erst kürzlich entdeckte ich im Nachlass von Rühmann eine braune Mappe, die ich bislang übersehen hatte. Sie enthielt Dutzende von Fanbriefen, alle waren von Kindern, teilweise mit bunten Zeichnungen und Aufklebern verziert. Einer soll hier am Schluss stehen. Er wurde vor über 30 Jahren von einem damals 12-jährigen Mädchen geschrieben. Am 4. März 1968. Genau 3 Tage vor Rühmanns 66. Geburtstag. Sehr verehrter Herr Rühmann, ich möchte Ihnen zu Ihrem Geburtstag herzlich gratulieren. Und machen Sie bitte noch viele Filme und leben Sie noch sehr lange. Denn ich habe selten einen so humorvollen Menschen gekannt. Ich bin erst 12 Jahre alt. Ich habe alle Menschen gerne, die aus sich herausgehen. Manche Schauspieler geben ja furchtbar an. Ein Film war ja ganz toll. Der Titel hieß Dr. Med Hiob Pretorius. Sie sollten 100 Bambis bekommen. Von den Beatles halte ich nicht so viel, aber das interessiert Sie ja nicht. Hauptsache, ich habe Ihnen geschrieben. Ich verehre Sie sehr. Bitte, wenn es Ihre Zeit erlaubt, schreiben Sie mir. Ich würde mich riesig freuen. Viele Grüße, Ihre ergebene Linda. Ein guter Freund. Zum 100. Geburtstag des Schauspielers Heinz Rühmann. Ein Feature von Thorsten Körner. Erzähler Matthias Hase. Mädchen Sina Kraus. Tonotechnik Dietmar Gode und Ingeborg Schmidt. Assistenz Daniel Mayer, Regie Holger Rink. Redaktion Michael Augustin und Dorothee Schmitz-Köster. Eine Produktion von Radio Bremen aus dem Jahr 2002.